Übungssatz Goethe-Zertifikat C1. Hörverstehen Teil 1. Hören Sie das Interview zum Thema Panik über den Wolken. Notieren Sie während des Hörens die Stichworte. Sie hören den Dialog nur einmal. Frau Häuser, es häufen sich wieder einmal die Nachrichten über Flugzeugunglücke. Sie sind neben Ihrer Tätigkeit als Pilotin auch Flugangsttrainerin. Da haben Sie sicher als Flugangsttrainerin momentan viel zu tun. Im Gegenteil. In unseren Seminaren herrscht gerade absolute Flaute. Wir kennen das schon. Wer unter Flugangst leidet, schwört sich nach jedem spektakulären Unfall nur noch Zug zu fahren. Der braucht dann erstmal kein Seminar. Wir machen aber umso mehr Telefonaufklärung. Fliegen ist ja gar nicht so sicher, wie es immer heißt, lautet ein Satz, den ich in den letzten Wochen oft zu hören bekam. Das lässt sich schlecht widerlegen, oder? Doch, natürlich. Fliegen ist immer die sicherste Art zu reisen. Das heißt aber nicht, dass nie ein Unfall passiert. Es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass Ihr Zug nicht entgleist oder Ihnen im Auto niemand die Vorfahrt nimmt. Trotzdem gibt es nur selten Zug und fast keine Autofahrangst. Aber fast jeder vierte Reisende leidet unter Flugangst. Zumindest ist das Ergebnis von Studien. Ist es eine irrationale Reaktion, wenn Passagiere in letzter Minute einen Ferienflieger verlassen, weil sich der Abflug wegen technischer Schwierigkeiten verzögert? Die Leute fühlten sich schlecht informiert. Es ist in einer solchen Situation sehr wichtig, wie Informationen weitergegeben werden. Die meisten Fluggesellschaften raten ihren Kapitänen, sehr offen gegenüber den Passagieren zu sein. Aber das scheint nicht immer zu funktionieren. Man sollte sich präzise, aber verständlich ausdrücken. Ich kann zum Beispiel sagen, wir haben einen technischen Defekt. Oder ich sage, es gibt zurzeit Probleme mit einem Triebwerk. Das klingt für einen Laien aber nicht gerade beruhigend. Eher beunruhigend. Ist es aber nicht, wenn man den Passagieren gleichzeitig klarmacht, dass jede Passagiermaschine zwei Triebwerke hat. Selbst wenn in der Luft ein Triebwerk ausfallen würde, könnte ich mit dem anderen problemlos weiterfliegen. Das ist nicht wie beim Auto, das liegen bleibt, wenn der Motor ausfällt. Bis zu welchem Zeitpunkt darf ein Passagier die Maschine verlassen? Sie können so lange raus, bis die Türen sich schließen. In dem Moment, wo die Tür zu ist und die Maschine losrollt, geht das eigentlich nicht mehr. Jedes Flugzeug bekommt eine Startzeit. Hält man diese nicht ein, kostet das ein paar tausend Euro. Gibt es auch Fälle, in denen man kurz nach dem Start nochmal landen muss? Wegen Flugangst nicht. Wenn aber das Leben eines Passagiers in Gefahr ist, zum Beispiel bei einem Herzinfarkt, dann müssen wir sogar landen. Wenn Passagiere kurz vor dem Abflug freiwillig von Bord gehen, bekommen die ihren Flugschein ersetzt? Wer aussteigt, muss sich eigentlich ein neues Ticket kaufen. Aber die meisten Fluggesellschaften sind in bestimmten Situationen recht großzügig. Die Stimmung an den Flughäfen ist ja nach Unglücken ziemlich gespannt. Wie äußert sich das? Die Menschen sind schon beim Einchecken aggressiv. An Bord gibt es dann 10 Zeitungen zur Auswahl, aber nicht die richtige. Das Essen ist entweder zu kalt oder zu heiß. Kurz gesagt, die Leute suchen etwas, worüber sie sich beschweren können. Andere verstecken sich hinter ihren Zeitungen oder spülen ihre Angst mit Alkohol runter. Wie kann man vermeiden, dass es in solchen Situationen zu Tumulten an Bord kommt? Bei einer renommierten Fluggesellschaft ist die Crew entsprechend geschult. Sie hat einen Blick für Leute, die schnell die Nerven verlieren. Um die kümmern sie sich ganz intensiv und lenken sie ab.